Let's go. Ich fliege über tausende Planeten wie ein Astronaut. Scheiß auf dem Mond hab ich es versaut. Frust abgebaut mit der US-Flagge. Sorry Armstrong, was noch da ist, ist die Stange. Die Flagge hab ich abgerissen und sie ersetzt. Ich hatte noch ne Tricky Am-Flagge im Gepäck. Also hol dein Teleskop, schau hinauf zu dem Mond. Tricky Am mit kraftvollen Farben, blau und rot. Und seitdem tobt diese Welt wie der wilde Westen. Ach, von wegen Tricky würde unsere Welt verpesten. Mit seiner klanglosen, kranken Musik. Es kommt mir vor, als wären wir alle noch im Krieg. Doch zum Glück hab ich das nicht erlebt. Wenn er weitermacht, bin ich der Letzte, der steht. Ich bin kein Prolet, doch er stellt mich so dar. Als hättet ihr die Ahnung, die ich leider noch nicht hab. Egal, Träume werden irgendwann einmal wahr. Ich meinte nicht berühmt zu werden, sondern die Franchise. Scheiß auf dein Label, die Unterschrift bekommst du nicht. Tricky M ist einmalig und macht sein Ding alleine, Bitch. Immer hab ich so gedacht und es durchgezogen. Ganz alleine kam ich dann, nicht so ganz nach oben. Aber scheiß drauf, ich bin nicht aufzuhalten. Denn ich will deutschen Rap etwas schöner gestalten. Schöner gestalten, yeah. Ich bin wieder da, ja, wieder dieser Tag, kann ja wieder von euch frei. Er bringt uns auf ins Grab, in der Kürze wird die Würze, doch er redet heiße Luft. Meine Fürzen haben gegen eure Mutter keinen Glück. Ich bin wieder da, ja, wieder dieser Tag, kann ja wieder von euch frei. Er bringt uns auf ins Grab, in der Kürze wird die Würze, doch er redet heiße Luft. Meine Fürzen haben gegen eure Mutter keinen Glück. Pervers an der Sache ist eure Geilheit, mich zu Boden zu drücken und das nur wegen eurem Neid. Ihr sagt über mich, ich bin das Gegenteil von Hulk. Grün in der Lunge und die Muckis abgefallen wie ein Ball, fühle ich mich, jeder schießt mit mir ein Eigentor. So als wäre ich das Loser-Team im Rap-Sport. Rap ist Mord, heutzutage schon. Jeder, der versucht zu rappen, ist somit ein Hurensohn. Weiter so, deutscher Rap versinkt im Erdboden. Deswegen revolutioniere ich die Rap-Strophen. Nicht das Gangsterhafte mit ner Knarre in dem Videoclip. Ohne Bräute, die ficken, wenn du mit deinen Fingern schnippst. Schluss mit dem Traum. Wir sind im echten Leben, wo es heißt Job, Frau, Haus bauen, Kinder geben. Viele sagen, das Leben ist viel zu kurz. Doch ich sage, das Leben ist viel zu lange bis zum Sturz. Viel zu lange, um Fehler zu machen, die du dann bereust. So wie ich, alle denken, ich hab Rap enttäuscht. Fangemeinde hier und Fangemeinde da. Eigentlich weiß ich doch gar nicht, wie viel Fans ich hab. Schade, aber meldet euch, wenn ein neues Album kommt. Geld für Tricky auszugeben, ist doch ein Beweispunkt. Ich bin nicht geldgeil, ich bin fangeil. Damit jeder Fan weiß, dass Tricky da bleibt. Dass Tricky da bleibt, dass Tricky da bleibt. Ich bin wieder da, ja, wieder dieser Tag, kann ja wieder von euch frei. Er bringt uns auf ins Grab, in der Kürze wird die Würze, doch er redet heiße Luft. Meine Fürzen haben gegen eure Mutter.